ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir werden weitermachen بإذن تعالى mit der Erklärung von Subul al-Salam. درسنا باللغتين العربية والألمانية، وسنكمل في شرح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، الحديث 48 بعد 700. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي وهو في صحيح مسلم. اشتمل الحديث على أربع صور نهى الشارع عنها: أولا المحاقلة، المزابنة، المخابرة، والرابعة الثنية، مثل الثريا الثنية. أولا، ما معنى المحاقلة؟ اختلف أهل العلم في تفسيرها، فسرها جابر رضوان الله عليه بأنه أن يبيع الرجل من الرجل الزرع بمئة فق من الحنطة، يعني يبيعه الحنطة ويبيع شيء فرق منه. وفسرها أبو عبيد بأن يبيع الطعام في سنبله، يعني يبيع الأمر في السنبل، الحنطة أو الشعير أو كذا في السنبلة من دون ما يأخذ. وفسرها مالك بأن يكري الأرض ببعض ما تنبت، يعني يعطيه الأرض والآخر يعطيه من الذي ينبت في الأرض، يعطيه حصة. ولكن هذا التفسير بعيد، لأنه نفس المخابرة. المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. فسرها ابن عمر ببيع التمر رطبا بالتمر مكيلا، أو العنب بالزبيب، أو العنب بالزبيب كيلا. أما الثالثة، طبعا ما العلة هنا؟ العلة هي الربا، إلا الربا. الثالثة هي المخابرة، وهي المزارع. وأما الرابعة فهي الثنية. وصورة الثنية أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، ولكنه إن كان ذلك البعض معلوما صحت، نحو أن يبيعك حديقة ويقول لك هذا القسم من الحديقة يبقى لي، فهذا يجوز، ما في مشكلة. أما إذا كان الاستثناء مجهولا، يقول لك أبيعك الحديقة وخمس أمتار منها لي. طب أي خمس أمتار؟ بالنص، طرف، وين؟ فهذا ما يجوز. وقيل أنه لا يصح أن يستثني ما يزيد على الثلث، وطبعا هذا لا دليل عليه واضح، وإنما العلة هي الجهالة، يعني ما تعرف أنت ما الذي استثني. سأبيعك حقلي في شجر، إلا شجرتين. طب أي شجرة؟ أي شجرتين منه؟ أبيعك مثلا ثيابي إلا ثوبين. طب أي ثوبين منها؟ فلذلك من هذا الباب، من هذا الباب حرمت مثل هذه الأمور. إذا ما معنى المحاقلة؟ فسرها جابر أن يبيع الرجل من الرجل الزرع بمئة فرق من الحنطة. المزابنة من الزبن، وهو أن يعطيه رطبا بتمر مكيلا، يقول لك هذه الرطب وهذه التمر يلا خذ، يعطيه يتبادلها من دون ما يكون الأمر معلوما، من يكون. وهذه نفس الشيء الأصل، فما يصح فيهما. المخابرة هي المزارعة وفيها تفصيل، والثنية هو استثناء شيء من البيع، فإذا كان معلوما صحت، أما إذا كان غير معلوم فصار فيه جهالة، وإذا صار في البيع جهالة ما جاز. بارك الله فيكم، دقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما تفوتني. جابر هدس إبلي فتك وفيت صلى الله عليه وسلم تفبوتني. بس من und jetzt diese Begriffe musste man eigentlich so lernen wie diesen. Der Prophet hat verboten, dass man Al-Muhaqala hat, Al-Muzabana, Al-Mukhabara, Al-Thunayya, illa an tu'lam. Das heißt, bei den fünf und bei Ibn Majah hat das nicht überliefert. Und Al-Tirmidhi hat das als sahih eingestuft und das ist auch in Sahih Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier vier Arten von Kauf und Verkauf und Handeln verboten. Erstens Al-Muhaqala. Al-Muhaqala, das ist, dass jemand dem anderen etwas verkauft und der sagt ihm minus 100 davon. Ja, aber man weiß nicht genau dann wie viel, weil das nicht genau verkauft worden ist. Oder manche Gelehrten sagen, das ist, dass man die Getreide in den Ähren verkauft. Also du hast Weizen in den Ähren noch nicht geerntet und du verkaufst das. Das geht nicht, aber du weißt nicht wie viel. Und deshalb hier gibt es mit Sicherheit Gharar und Jahala. Es gibt keine bestimmten Mengen oder keine bestimmte, sage ich jetzt, Maßeinheiten diesbezüglich. Das wird, ich gebe dir etwas minus etwas oder ich gebe dir Weizen, ich verkaufe dir Weizen, aber wie viel, welche Art, wie und so weiter, das ist alles nicht da und deshalb, das geht nicht. Zweitens, Al-Muzabana. Al-Muzabana ist, dass jeder dem anderen etwas gibt. Zum Beispiel, aber etwas von der gleichen Sorte eigentlich, wie zum Beispiel Datteln, Rutab und Datteln. Die Datteln, die haben sozusagen die Datteln, die entwickeln sich von einer Phase zu dem anderen. Das ist erstmal Balach. Das ist gelb oder grün. Dann wird das gelb. Dann wird das braun. Und dann, nachdem das braun geworden ist, dann wird das hart. Und das ist Tamar. Aber wenn das noch nicht hart geworden ist, dann ist das Rutab. Und dass man Rutab mit Tamar verkauft, aber sozusagen ohne, dass man genau das bestimmt hat. Oder da sagt man, ich gebe dir eine Menge von Tamar, eine Menge von Datteln und du gibst mir eine Menge von Rutab. Oder ich gebe dir eine Menge von Rosinen und du gibst mir eine Menge von Weintrauben. Ja? Und das ist in unserer Religion nicht in Ordnung. Warum? Weil Riba dabei ist. Oder das ist Wucher dabei. Weil du weißt nicht, wie viel du gegeben hast und wie viel er dir gegeben hat. Deshalb kann man das nicht machen. Und drittens, er sagte Al-Mukhabara. Al-Mukhabara, das ist in der... Und aufpassen, ja, das Wort an sich selbst, Mukhabara, hat eine andere Bedeutung. Aber wenn ein Kauf und Verkauf, das hat die Bedeutung hier Al-Mukhabara, das ist Al-Muzara'a. Al-Muzara'a bedeutet, ich gebe dir ein Stück Land und du pflanzt, das, du baust etwas an und dann nehme ich einen Teil davon. Und das muss man hier erklären, was genau verboten ist, das werden wir später. Dann Al-Thunayya, das bedeutet, ich verkaufe dir etwas, und ich sage dir, ich verkaufe dir etwas außer ein Teil davon. Angenommen, ich habe einen Garten. Ich sage, ich verkaufe dir den Garten außer ein Stück im Norden des Gartens. Ja, welches Stück? Wo genau? Wie viel? Haben wir nicht gesagt. Da kann ich kommen, später sage ich, ja, das ganze nördliche Seite gehört mir. Sagt er, das geht nicht, aber du hast mir das. Doch, ich habe gesagt, außer nördlichen Teil. Und deshalb, dies ist verboten, warum? Weil man nicht genau bestimmen kann, was man hier verkauft. Und das darf man nicht in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Illa an tu'lam. Aber wenn du sagst, ich verkaufe dir meinen Garten außer 5 Quadratmeter, die wir zusammen bestimmen. Und da weiß man genau, wo die sind, dann geht das. Warum? Weil du das bestimmt hast. Das heißt, Al-Muhaqala, Al-Muzabana, Al-Mukhabara, Al-Thuniyya. Warum sind diese Art von Kauf und Verkauf verboten? Das hat mit Unwissenheit zu tun und das hat, barakallahu fikum, mit Gharar, Betrug zu tun. Weil du nicht genau, wir haben gesagt am Anfang, wenn jemand etwas kaufen oder verkaufen will, dann muss man genau wissen, was man kauft, was man verkauft und wann, zu welchem Preis und da muss man alles beschreiben, genau beschreiben. Wenn du das nicht hast, dann darf man das nicht machen. Und das ist hier der Sinn in diesen Achten von Handel. Wallahu a'lam. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاصرة والمخاضرة عفوا والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري. أنا أعلم أن هذه الكلمات صعبة واللي بيكرر لي اياها بياخذ هديه، ولكن هكذا العلم يا اخوه حتى يتعلم الانسان. يعني بعض الكلمات، اليوم احد الاخوه حكى لنا شيء جميل، قال في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن. ما معنى الدهن هنا؟ العطر الطيب. ففي واحد فهم لا يرد الدهن اللي هي شحن، فراح جاب اللية وحطها لبعض الأخوة، يقول لهم كلوا، يقول لهم ما نستطيع كل دهن، يقول كان لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم. صاروا ياكلوا، فآخر شيء راحوا لشيخ شايخ، قال يا شيخ هذا هلكنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، قال نعم الحديث صحيح، قال هذا جاب النلية شحن ويطعمينا، قال الله يهديكم، الدهن هنا هو العطر وليس الدهن اللي هو الشعر. فقالوا له يا كذا وسبوه. فعلت بنا، فيجب على الإنسان أن يفهم بعض هذه الأمور، وكثير من الناس قد يفهم كلمة خطأ. المرجفون مثل الذي قال له سورة الزمر، قال له سورة الرمز، قال شوي سورة الرمز وين هي سورة الزمر. فنسأل الله السلام. فينتبه الإنسان، قد الإنسان يفهم كلمة. أحد الأخوة جاني بعد الجمعة فقال لي ما معنى مزامير؟ قلت له مزامير يعني مزامير داود عليه السلام، اللي كان داود عليه السلام يقرأها ينشدها. فقال لا، على المزمار بوقع. فنسأل الله السلام. فإذا لابد أن الإنسان يحاول أن يتعلم مثل هذا المثال. Bevor wir weiter mit dem Hadith, mit dem nächsten Hadith anfangen, es ist wichtig, dass ich weiß, dass es schwer ist, dass wir diese Wörter auf Arabisch, die sind auch für uns komisch, die arabischen Wörter dafür, weil nicht alle Leute das wissen. Und deshalb deshalb in diesem Zusammenhang sollte man versuchen zu lernen. Weil wenn man bestimmte Wörter nicht kennt und nicht versteht, da wird man selber erklären, was man will. Dann am Ende hat man eine andere Bedeutung. Und da habe ich so eine Geschichte erklärt von einer Person. Im Arabischen Ad-Duhn, das bedeutet normalerweise Ad-Duhn. Entweder ist das Parfüm, oder Ad-Duhn ist in diesem Zusammenhang Fett. Und eine Person kam zu Leuten, der hat ihnen gesagt, ich will euch einladen. Da haben sie gesagt, okay, wir nehmen die Einladung an. Dann hat er ihnen Fett gegeben, nur Fett. Ist Fett. Dann haben sie gesagt, Fett, wir können nicht. Er hat gesagt, der Prophet hat niemals Duhn zurückgegeben. Die haben gesagt, okay, wenn der Prophet das gemacht hat, dann haben sie angefangen, Fett zu essen. Die waren fertig, dann sind sie zu einem Scheich gegangen. Die haben gesagt, es gibt einen Hadith, der Prophet hat niemals Duhn zurückgegeben. Stimmt der? Sie sagt, ja. Der sagt, aber Duhn bedeutet hier Parfüm. Da haben sie gesagt, aber dieser Mann hat uns die ganze Zeit erzählt, dass Duhn Fett bedeutet. Und wir haben die ganze Zeit Fett gegessen. Deshalb sollte man aufpassen, man sollte die Wörter verstehen. Wenn man die Wörter nicht versteht, dann wird man ein großes Problem haben. Und heutzutage, du sagst etwas, was die Leute nicht verstehen, die denken, dass das richtig ist. Ich habe von Mesamir, von Psalmen von Dawud a.s. gesprochen. Psalmen heißen das. Das sind die Texte, die Dawud a.s. gesprochen hat. Ja? Dann, und im Arabischen heißt Mesamir. Und Mizmar bedeutet normalerweise im Arabischen bedeutet Flöte. Das ist Flöte. Flöte. Dann haben sie gedacht, diese Leute, ein Bruder hat gedacht, das ist mit Flöten gemeint, dass der Daud a.s. Flöte gehabt hat. Ich kam zu mir, der hat mir gesagt, diese Flöten von Daud a.s. Ich habe gesagt, welche Flöte? Der hat gesagt, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, das ist nicht so. Deshalb soll man versuchen, das zu lernen. Ich weiß, dass diese Wörter ein bisschen schwer sind. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة بارك الله فيكم. تكلمنا عنها ما معنى المحاقلة وفسرها جابر رضوان الله عليه. يبيع الرجل من الرجل الزرع بمئة فق من الحنطة أو أن يبيع الطعام في سنبله. المخاضرة هي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وقد اختلف العلماء فيما يصح بيعه من الثمار والزرع يعني الثمار والحبوب لسه ما هي نضجت شيء ما نضجت شيء ما ولكن لسه ما بدأ صالحة أو لا فاختلف أهل العلم في هذا الأمر قالوا إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه واشتد الحب صح البيع بشرط القطع وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقا لأنه شغل لملك البائع أو لأنه صفقتان في صفقة وهو إعارة أو إجارة وبيع يعني يؤجر قلنا شرط وسلف لا ما في هذا أو بيع وسلف وإما إذا شرط البقاء فلا كما ذكرنا فلا يصح اتفاقا وأما إذا بلغ حد الصلاح فاشتد الحب وبلغ الثمر ألوانه فبيعه صحيح وفاقا إلا أن يشترط المشتري بقاءه فقيل لا يصح وقيل يصح وقيل إن كانت المدة معلومة صح وإن كانت غير معلومة لم يصح فلو كان قد صلح منه بعض دون بعض فبيعه غير صحيح وفي تفاصيل أخرى ما فيها أدلة كثيرة على كل هو بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو الصلاح فيه نهي أما إذا كان فيها صلاح عرف هذا يسموه الخرص يأتي إنسان يقدر والبائع يقدر فيبيعه ولكن ما يشترط فيه البقاء يعني انه تبقى هكذا لانه خلاص صارت ملك للاخر، فما في ما يشترط فيه. كذلك اذا كان فقط شوي صالح والاخر غير صالح لا، يعني اذا كان صالح لا باس بذلك. والله اعلم، على كل الامر فيه في تفصيل. اللي هو ناضج يعني صلح، صار صالح للاكل. والثالثه الملامسه، البخاري اخرج عن الزهري انها لمس الرجل الثوب بيده بالليل او النهار. واخرج النسائي من حديث ابي هريره هي ان يقول رجل رجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر احد منهما الى ثوب الاخر ولكن يلمسه لمسا، يعني فقط يلمس. قل له اذا لمست الثوب، لمست الثوب خلص صار البيع، او هذا يبيع الاخر باللمس فقط من غير تامل، من غير ان يعرف هذا الامر، فقط يراه هكذا. فهذا فيه غرض، فيه غرض. اما المنابذه فهذا تكلمنا عليه، ان القي ما معك والقي اليك ما معي، يعني واحد يرمي للاخر او يقول له اذا نبذت هذا الامر فقد وجب البيع. وهذا بارك الله فيكم نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والأخير وهو المزابنة، مرض المزابنة أنه أن يبيع الرطب بالتمر أو الزبيب بالعنب مكيلا. فلذلك اختلف أهل العلم في قضية بيع الغائب، أنت غير موجود وتبيع أو تشتري، قالوا لا يصح، وقالوا يصح ويثبت له الخيار. يعني مثلا أنت اتصل فيك على المطار قال لك في عندي شيء أبيعه، فقلت له أنا اشتريت. القول الأول قول الشافعي لا يصح، قول الثاني صح، البيع صحيح. فأنا أتيك أقول لك وين البضاعة؟ تقول لي هنا، فلي الخيار اما اشتري او اقول لك. الثالث ان وصفه والا فلا، وهو قول مالك واحد اذا كان الوصف صحيح. واستدلوا بذلك بعض اهل العلم على بطلان بيع الاعمى، ولكن يا اخوة الصحيح انه اذا وصفه وصفا دقيقا فهذا يجوز، والله تعالى على وعلم. أنس رضوان الله عليه يبليه فاطل دست بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم المحاقلة، المخاضرة، الملامسة، المنابذة، المزابنة، فبوتنهد لازم تيجي المحاقلة، المخاضرة، الملامسة، المنابذة، المزابنة. تزن فيغتا دي مسمن أكليغا. يصمل المحاقلة، المحاقلة في هذا الدرس شون أكليغت من فورج الحديث. Das ist, dass eine Person dem anderen die Weizen zum Beispiel verkauft und die Weizen, die sind noch in den Ähren. Da hat man noch nicht geerntet. Oder dass man dem anderen etwas verkauft minus etwas, was man nicht genau weiß. Zweitens, Al-Mukhadara. Al-Mukhadara, dass man Weizen oder Früchte verkauft, ohne dass man noch gemerkt hat oder bestimmen kann, dass sie sozusagen zu benutzen sind. Das heißt, wenn sie noch nicht reif sind oder wenn die Reife von den Früchten oder von den Getreiden noch nicht festzustellen ist. Man kann sagen, man kann fragen hier, wie könnte man die Reife der Weizen oder Früchte bestimmen? Ja, es gibt Leute, die das kennen, weil die Erfahrung damit haben und die können dir sagen, jetzt kannst du. Und wir wissen zum Beispiel, Weizen in bestimmten Ländern, das ist in Mai und Juni die Ernte. Und wenn man Mai kommt Und sagt, ja, ich kaufe. Das ist nicht sondern, aber da darf man nicht Bedingungen stellen dabei, indem man sagt, ja, das bleibt so, bis wir ernten. Nein, entweder gehört das dir oder nicht. Drittens, Al-Mulamasa. Al-Mulamasa, das ist normalerweise berühren. Und die Leute haben damals etwas verkauft mit berühren. Ich will dir was verkaufen und du willst mir was verkaufen. Wenn wir das berühren, dann ist der Kauf und Verkauf abgeschlossen. Oder wenn man sagt, man, ja, wenn du mein Kleid berührst oder mein Gewand berührst, dann ist der Kauf und Verkauf abgeschlossen. Der Handel ist abgeschlossen. Und das ist nicht in Ordnung. Warum nicht in Ordnung? Weil man nicht genau weiß, was man kauft. Nur weil man nur etwas in der Hand genommen hat oder berühren hat. Das heißt nicht, dass man weiß, was man verkauft hat. Viertens, Al-Munabada. Al-Munabada. Das war, dass zwei Leute etwas kaufen, verkaufen wollen und die werfen das zu einem anderen. Oder die werfen etwas. Und wenn sie das geworfen haben, dann ist der Handel abgeschlossen. Al-Muzabana haben wir schon erklärt. Und dass man zum Beispiel Rosinen mit Weizen verkauft. Rosinen mit Weizen verkauft. Und ohne, dass man genau das bestimmt und dass man ungefähr jetzt sagt, ja, so viel gegen so viel. Und natürlich, hier gibt es die Sache mit der Riba und Iyadu Billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und hier, barakallahu fikum, aus diesen Hadithen haben die Gelehrten uns etwas diskutiert. Und zwar, wenn du eine Ware nicht genau gesehen hast, und nicht genau sozusagen durchsucht hast oder wirklich bemerkt hat, was das hat. Gilt das oder gilt das nicht? Bei Al-Shafi'i sagt, das gilt nicht. Bei Al-Ahnaf, die sagen, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, aber du hast dann zu bestimmen. Das heißt, ich habe zu bestimmen, wenn ich von dir etwas gekauft habe, weil ich das nicht gesehen habe. Und bei anderen wie Malik und Ahmed, sie sagen, wenn man das genau beschrieben hat und die Beschreibung ist genauso, wie die Ware ist, dann gilt das. Aber wenn die Beschreibung anders ist, dann hat der Käufer das Recht, diesen Handel oder diesen Kauf und Verkauf zu annullieren. Allah Ta'ala ala wa a'lam. Auf jeden Fall, ich denke, heute diese Hadithe sind genug. Das nächste Mal machen wir weiter mit Hadith Nummer 750. Bi'ithnihi ta'ala. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durchstehen für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Falsches oder Schlechtes von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Barakallahu fikum, Radam. ممكن غدا أن يكون اليوم الأول من أيام ذي الحجة أو يوم الخميس فذاك انتبهوا بارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه العشر اللي هي العشر من ذي الحجة ذاك الإنسان يحرص على الخير فيها وصيام هذه الأيام من السنة مستحب الذي يريد يصومها الأصل كان المفروض أن المسلمين اليوم يتحروا هلال ذي الحجة ولكن سبحان الله يعني النذر اليسير يهتم بهذا الأمر إنما كله بس رمضان لأن نحن عندنا المسلمين صاروا مسلمين أغلب المسلمين صاروا مسلمين عيد مسلمين جمعة مسلمين رمضان أما غير شيء ما فيه فنسأل الله السلام فإذا كان بارك الله فيكم غدا الأول فبذلك سيكون العيد يوم الخميس الجمعة وإذا كان بعد غد الأول فسيكون العيد يوم السبت إن شاء الله ونصيحة للأخوة والأخوات وأخواننا هنا في المسجد الذي يريد أن يضحي ودخل عليه هلال ذي الحجة يعني من اليوم إذا كان غدا أول أيام ذي الحجة فلا يجوز أن يقرب ظفره ولا بشره، يعني ما يحلق من شعره وما يأخذ من أظافره حتى يضحي. والحديث ثابت في صحيح مسلم، لكن انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا الأمر. ثم الإنسان يحاول في هذه الأيام التسع أن يصوم، وخاصة اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، ففي أجل صيامه أمر عظيم. فانتبهوا لهذا يا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، هذا من باب النصيحة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Es kann sein, heute ist 29. Dhul-Qa'dah. Es kann sein, dass morgen 1. Dhul-Hijjah ist oder 30. Dhul-Qa'dah. Das wird, es kann sein, dass morgen Dhul-Hijjah anfängt oder es kann sein übermorgen. Wenn morgen Dhul-Hijjah anfängt, das wird fest, wird am Freitag sein, in Italien den 27. Wenn nicht morgen, dann am Donnerstag ist der erste von der Hijja, dann wird das Fest am Samstag sein, inshallah den 28. Aber das geht nicht um das Fest jetzt, um Opfertag, sondern für mich geht es um was anderes. Und zwar, das geht um diese 9 Tage. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es gibt keine Tage, in denen die gute Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala so erwünscht ist, wie diese in diesen 10 Tagen. Und unter anderem, man sollte fasten diese 9 Tage. Natürlich, der 10. Tag ist der Festtag, da fastet man nicht. Aber die anderen 9 Tage und speziell der 9. Tag, und das ist Arafa-Tag. Deshalb sollte man versuchen, das zu machen. Noch dazu etwas, was wichtig ist und was wenige Leute wissen. Wenn man opfern will und der Hijjah hat angefangen, sollte man nicht mehr Nägel oder Haare kürzen. Das wird angenommen, morgen ist 1. Dhul-Hijjah. Ab jetzt, ab Maghrib von heute, darfst du nicht mehr Nägel und Haare schneiden, bis du geschlachtet hast. Das Hadith ist in Sahih Muslim. Aber wenige Muslime wissen davon. Sagt man ja, seit vielen Jahren reden wir, warum hat man uns nicht gesagt? Ja, wenn man dir das nicht gesagt hat, das heißt nicht, dass es nicht gibt. Und wenn die Leute sich an die Regeln von Koran und Sunna nicht halten, das heißt nicht, dass sie richtig machen, wenn sie Fehler begehen, möge Allah uns bewahren. Deshalb, Barakallahu fikum, wir wissen nicht, normalerweise sollten die Muslime heute auch so machen, wie sie zu Ramadan machen. Im Ramadan bekommen wir Tausenden von Anrufen. Die Leute warten nur, wann? Ja, heute auch sollte man so machen. Weil, wenn der Hijjah anfängt, dann können wir bestimmen, wann der Fest ist, der Festtag ist. Und das ist Opferfest. Wir können den Tag von Arafah auch bestimmen. An diesem Tag fastet man und der Lohn ist so groß von Allah subhanahu wa ta'ala. 1 Jahr. Sünden werden verziehen. 9 Tage für Allah subhanahu wa ta'ala zu fasten. Der Prophet sagte, die Taten, Allah subhanahu wa ta'ala liebt die gute Tat in diesen Tagen. Das ist eine gute Möglichkeit für einen Muslim, dass der Muslim etwas erreicht in diesen Tagen. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Das ist nur eine Nasiha. Und jeder sollte für sich selber bestimmen, was er macht. Das ist nicht Pflicht, dass man fastet. Aber das kann, man kann, wenn man Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala haben möchte. Und nochmal, willst du schlachten? Du musst eigentlich schlachten, wenn du imstande bist. Und wenn du das imstande bist und du wirst schlachten, dann darfst du von deinen Haaren, von deinen Nägeln nichts nehmen, nicht kürzen, nicht schneiden, bis du geschlachtet hast. Wenn man sagt, ja, aber ich habe das Geld irgendwo hingeschickt, dass man für mich dort schlachtet. Ja, das gilt das Gleiche dann. Wenn die Leute geschlachtet haben, dann danach. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Via the brothers and sisters in Internet, wir machen erstmal nicht weiter. Es kann sein, dass ich in kann nach Deutsch takriban vielleicht in anderthalb Stunden, vielleicht können wir ein bisschen noch eine Stunde machen, aber nicht jetzt. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Und hier in der Moschee sage ich, morgen treffen wir uns zum Unterricht, Koranunterricht. غداً بارك الله فيكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله قرآن درس القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.